man riecht, was hier Tralli-Tralli-Tralla. Bei einem alten Förster wollte er sich einlogieren, doch der war räumlich sehr beschränkt. Wo sollte er quartieren? Wo sollte er quartieren? Der Förster ihn zum Bleiben bat, Tralli-Tralli-Tralla. Er läutert nicht bei seinen Rat, Tralli-Tralli-Tralla. Ich hab zwar nur der Zimmer zwei, in jedem steht ein Bett. Doch wenn ihr wollt, teil ich mit euch heute meine Lagerstätte, heute meine Lagerstätte. Da rief der junge Herr entsetzt, Tralli, Tralli, Tralla, so was mein Schamgefühl verletzt, Tralli, Tralli, Tralla. Doch listig drauf der Alte spricht, so schlaf halt nebenan, Herr Leutnant in dem zweiten Bett, bei meinem Baby dann, bei meinem Baby dann. Wo denke ihn der Leutnant spricht, Tralli, Tralli, Tralla, bei kleinen Kindern schlaf ich nicht, Tralli, Tralli, Tralla. Die schreien des Nachts und machen Krach, nee, nee, mein lieber Mann, da schlaf ich lieber schon bei euch, so gut ich eben kann, so gut ich eben kann. Am anderen Tag am Brückensteg, Tralli, Tralli, Tralla, trat ihm ein Mädel in den Weg, Tralli, Tralli, Tralla. Ein hübsches 17-jähriges Ding, der Leutnant macht Honneur, ach, gnädigste, ich bin entzückt, mit wem hab ich die Ehre, mit wem hab ich die Ehre? Vom Förster bin die Tochter ich, Tralli, Tralli, Tralla, doch nennt man noch das Baby mich, Tralli, Tralli, Tralla. Doch bitte sehr, wer sind denn Sie? Da rief der Leutnant tritt, ich bin das riesigste Kamel, das auf der Erde ist, das auf der Erde ist.